Die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921. Ein Feature von Lukas Hohlfeld. Als ich vor anderthalb Jahren nach Halle gezogen bin, habe ich mir vorgenommen, mich der neuen Heimat auch ein wenig dadurch anzunähern, indem ich mich ein wenig mit der Geschichte dieser Stadt auseinandersetze. Ich kaufte mir ein Geschichtsbuch über Halle in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus und ich las den Roman Ruhe und Ordnung von Ernst Ottwald, ein autobiografischer Roman aus der Zeit der Weimarer Republik, der größtenteils in Halle spielt. Schon ein oberflächlicher Blick genügt, um zu erkennen, dass die Geschichte dieser Stadt einiges an Stoff birgt, dessen Be- und Aufarbeitung sich lohnt. Der rasche Wachstum des Industriezentrums Halle-Merseburg um die Jahrhundertwende hatte einerseits dazu geführt, dass Halle zu einem Anziehungspunkt für Arbeiter wurde, die hier unter Armut und Wohnungsnot litten. Auf der anderen Seite bekam Halle bald eine moderne Infrastruktur, die das Große Arbeitsamt am Steintor, die Arbeitersiedlung an der Merseburger Straße und als eine der ersten deutschen Städte das Straßenbahnnetz mit einschloss. Schließlich war Halle eine politisch scharf umkämpfte Stadt. Auf der einen Seite eine starke kommunistische Partei und tausende rote Arbeiter, auf der anderen Seite zahlreiche Freikorps, die nach dem Ersten Weltkrieg hier zusammengezogen wurden, um Arbeiteraufstände niederzuschlagen. Diese Polarisierung mündete in den 20er Jahren in zahlreichen bürgerkriegsartigen Zusammenstößen. Bis Anfang der 30er Jahre schließlich auch in Halle die NSDAP immer stärker wurde und die Machtübernahme vorbereitete. Wer sich mit der Geschichte der Stadt Halle auseinandersetzt, der wird aber auch auf ein Ereignis stoßen, das im Jahr 1921 die ganze Region um Halle herum in Aufruhr brachte. Ein Ereignis, das in den Geschichtsbüchern als mitteldeutsche Märzkämpfe oder als mitteldeutsche Märzaktion bezeichnet wird. Eine Reihe von erst spontanen Streiks, die dann im Aufruf zum Generalstreik mündeten. Ein Massenstreik, der sein Zentrum in den Leunawerken hatte, der aber schließlich doch keinen Rückhalt in den Massen finden konnte und der schließlich niedergeschlagen wurde. Ein gescheiterter Generalstreik, an dem sich verschiedene Kräfte der damaligen radikalen Linken beteiligt haben. Dieses Ereignis hat mein besonderes Interesse geweckt, ein Ereignis, von dem ich vermutete, dass sich eine nähere Auseinandersetzung lohnen würde. Als ich mich in die Materie stürzte und nach Materialien und Interviewpartnern suchte, da war ich zunächst von einer gewissen Euphorie ergriffen. Die mitteldeutschen Märzkämpfe, Akte des Ungehorsams und des Widerstands, Akte, die von einer anderen möglichen Zukunft kündeten. Ein Stück der Geschichte der Arbeiterbewegung, das zudem mit einem Stück Lokalgeschichte verwoben ist. Doch je mehr ich über die mitteldeutschen Märzkämpfe erfuhr, umso unsicherer wurde ich mir. Kann es sein, dass die historischen Akteure, denen ich eine gewisse Sympathie entgegenbringe, dass die möglicherweise strategisch verkehrt gehandelt haben? Aber welche Maßstäbe legt man an, wenn man die Vergangenheit einem Urteil unterzieht? Wie lässt sich überhaupt über ein vergangenes Geschehen urteilen, das sich nicht mehr ändern lässt? Es sind Fragen, die ich mir auch nach einer Reihe von geführten Interviews nicht abschließend beantworten konnte. Und trotzdem hat es sich gelohnt, allein um die Fragen mit Stoff und Inhalt anzureichern und so den Blick zu schärfen. Thank you. Als ich nach Interviewpartnern suchte, die mir mehr über die mitteldeutschen Märzkämpfe erzählen könnten, habe ich mich zuerst an das Institut für Geschichte an der Uni in Halle gewandt. Wo, wenn nicht hier, könnte es Menschen geben, die sich mit der Geschichte der Region auskennen? Hier wurde ich am Telefon unwirsch abgewiesen. Es schien mir, als ob hier eine Anfrage zu den Märzkämpfen auf wenig Verständnis stieß. Um ein paar Ecken gelangte ich dann an einen Kontakt zu einem Kreis von DDR-Historikern, die immer noch Gesprächskreise und Vorträge organisieren. Tatsächlich waren die Märzkämpfe ein Thema, das für die DDR-Geschichtsschreibung große Relevanz besaß. Ich fand heraus, dass es mit Professor Könnemann einen alten Historiker gab, der sich sogar auf die mitteldeutschen Märzkämpfe spezialisiert hatte. Ich musste jedoch herausfinden, dass ich zu spät gekommen war. Damals war nur etwas mehr als eine Woche vor meinem Anruf Herr Könnemann gestorben. So schien die Sache in der Vergangenheit versiegelt zu sein. Die gegenwärtige Geschichtsforschung schien kein Interesse an den Märzkämpfen zu haben und diejenigen, die sich früher damit auseinandergesetzt haben, sind schon verstorben oder zu alt, um sie zu treffen. Meinem Interesse schien eine Grenze gesetzt. Fündig wurde ich schließlich beim Institut für soziale Bewegungen an der Ruhr-Uni Bochum. Dieses Geschichtsinstitut hat sich auf die Geschichte der Arbeiterbewegung spezialisiert und arbeitet beispielsweise eng mit dem Institut für Sozialgeschichte in Amsterdam zusammen. Beim Bochumer ISB wurde mir schnell weitergeholfen und so konnte ich schließlich mit Carsten Rudolph sprechen, der sich als Geschichtsprofessor unter anderem auf die Geschichte des mitteldeutschen Raums spezialisiert hat. Ob der anfänglichen Schwierigkeiten, überhaupt einen Ansprechpartner zu diesem Thema zu finden, fragte ich ihn, wie gut die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921 eigentlich erforscht sind. Also sie sind inzwischen sehr gut erforscht, aber Sie haben völlig recht, es gab da ja, unterschiedliche Entwicklungsphasen. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, dass die DDR-Historiografie sehr viel Arbeiten dazu angeregt hat, weil diese mitteldeutschen Kämpfe für sie auch, da müssen wir noch drüber sprechen, ein gewisses Problem darstellten, auch ein ideologisches Problem. Dass sie von der westdeutschen Forschung zuerst nicht so beachtet worden sind, liegt natürlich am Quellenproblem, wie Sie sich vorstellen können. Soll heißen, wichtige Quellen wie beispielsweise Polizeiakten waren eben nur zugänglich für DDR-Historiker und nicht für westdeutsche Historiker. Insofern gab es da, wenn Sie wollen, einen Archiv- und Quellenvorteil auf der Ostseite. Im Westen gerieten dann diese Konflikte etwas stärker im Mittelpunkt, auch mit der 68er-Bewegung und auch mit trotzkistischen Tendenzen an bundesdeutschen Hochschulen und mit einer Faszination für anarchistische Tendenzen, die auf einmal in Deutschland auch zu entdecken waren. Und dann guckte eben eine Reihe jüngerer Studierender schon auch aus dem Westen auf diese Kämpfe. So, und dann wird man sagen müssen, dass dieser Märzkampf auch immer ein Diskussions-, Streit- und Konfliktpunkt war zwischen westdeutscher und ostdeutscher Wissenschaft. Und nach der Wende 1989 waren dann die Archive auf und eigentlich hätte man jetzt nun die Ereignisse auf breiter Front erforschen können. Dass das bislang noch nicht in dieser Intensität geschah, lag daran, dass auf einmal das Interesse an der Arbeiterbewegung, an ihrer Geschichte und an solchen Konflikten in Deutschland sprunghaft abnahm und die Studierenden, die Wissenschaft wandte sich anderen Themen zu. Also insofern würde ich Ihnen völlig recht geben, die Forschungslage ist relativ gut, die Quellen sind da, aber das Interesse ist nicht so stark. Eine gewisse Anzahl von erst wilden und spontanen Streiks, später von organisierten Streiks, führte im Jahr 1921 zwischen Halle und Merseburg, zwischen Leuna und Hettstedt zu einem politischen Konflikt. Ein politischer Konflikt, der auf der einen Seite von revolutionären Ambitionen geprägt war, zum anderen von den politischen Verhältnissen einer jungen Republik, die von Gewalt und Zerwürfnissen geprägt war. Die 20er Jahre sind eine Zeit, in der soziale Konflikte eine große Sprengkraft bargen. Also wir gucken ja mit staunenden Augen auf so eine Entwicklung und betrachten das ja inzwischen als Ereignisse, die auf einem anderen Stern abspielen, weil wir zum Glück sowas in der deutschen Geschichte alles gar nicht mehr kennen, jedenfalls in der jüngeren. Also die Zeit, die unmittelbare Nachkriegszeit, die eben den Kapputsch und dann auch die Ereignisse in Mitteldeutschland prägten, waren natürlich durch unglaublich starke soziale Verwerfungen gekennzeichnet. Und insbesondere in der Arbeiterschaft gab es durch den Friedensschluss und die Revolution große Hoffnungen, dass sich nicht nur ihre politische, sondern auch ihre soziale Lage spürbar besserte. Und diese Verbesserungen, die traten nun zunächst gar nicht ein. Es gab gerade 1921, spürte man das dann schon, doch eine sehr starke Inflation, die auch Löhne und Gehälter entwertete, und das nahm zu. Es gab gerade in manchen Regionen, nicht in allen, eine erkleckliche Zahl von struktureller Arbeitslosigkeit und auch von Arbeitslosigkeit. Sie gucken auf Belegschaften, etwa in den Leunabergen, die sind sehr jung, haben keine gesellschaftliche Erfahrung. Viele kommen aus dem Krieg zurück. Also sie sehen eine Gesellschaft, die wirklich in sozialem Aufruhr ist und die durch erhebliche politische Spannung geprägt ist, hinter denen soziale und wirtschaftliche Konflikte stehen. Im Zuge meiner Recherchen zu den mitteldeutschen Märzkämpfen von 1921 stieß ich schließlich auch auf Stefan Weber. Er gehört zu jenen Historikern, die die mitteldeutschen Märzkämpfe in der DDR erforscht haben. Im Jahr 1991, also kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, hat er ein Buch veröffentlicht, das sich diesem Gegenstand explizit widmet. Bezeichnenderweise ist es das letzte Buch, das überhaupt zu diesem Thema veröffentlicht wurde. Als ich Stefan Weber anrief, schien er zunächst unsicher, ob er einem Interview zustimmen wollte. Mein Interesse an diesem Thema schien er kaum zuordnen zu können. Ob ihn in den letzten Jahren überhaupt jemand zu diesem Thema angefragt hat? Dabei verfügt er über ein detailliertes Wissen über die Märzkämpfe, die er auch Jahrzehnte nach der Publikation seines Buches umfangreich wiedergeben kann. Stefan Weber beschreibt die Ursachen der Kämpfe in Mitteldeutschland im Frühjahr 1921 mit einer etwas anderen Stoßrichtung. Also erstens kann man feststellen, dass es nicht ganz richtig ist, wenn man glaubt, dass die revolutionäre, radikale Arbeiterschaft in Sachsen-Anhalt sich vor allen Dingen ergab aus der elenden Lage, als ob es da viel elender gewesen wäre als anderswo. Das stimmt insofern nicht, weil die revolutionären Kämpfe nach der Novemberrevolution und die Stärke der Arbeiterbewegung auch dazu geführt hat, dass doch eine ganze Menge soziale und politische Errungenschaften erreicht worden sind, die zum Teil höher waren als in anderen Teilen. Nehmen wir zum Beispiel Leuna. Leuna 1916 begann der Aufbau der Rüstungsindustrie. Nach dem Krieg wurde Kunstdünger produziert. Es war ein Riesenbetrieb mit bald 20.000 Arbeitern, davon die Hälfte eigentlich nur im Chemiebetrieb. Und die andere Hälfte, das waren noch Baubetriebe und so weiter, die am Aufbau dieses Werkes, das war ja ein Teil der badischen Anilin- und Sodafabriken in Westdeutschland. Und diese revolutionäre Tätigkeit der Arbeiter, die Vertretung im Betriebsrat, hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Leunerarbeiter sich doch eine ganze Reihe sozialer Errungenschaften nach 1918 erkämpft hatten. Ich erwähne nur, ihnen stand zum Beispiel ein Urlaubsanspruch zu, den es woanders wahrscheinlich nicht gegeben hat. Nicht? Also der sah vor, dass die Arbeiter je nachdem der langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb von 4 bis 12 Arbeitstage Urlaubsanspruch hatten. Das war sozusagen der Stand Ende 20, Anfang 21. Und der Betriebsrat war im Grunde genommen stark besetzt mit Kommunisten. Der Arbeiterrat in Leuna wurde geleitet von Bernhard Köhnen, da ist ein bekannter Veteran aus dem Bezirk. Im Betriebsrat saß auch ein Kommunist an der Spitze, und das führte dazu, dass eben viele soziale Kämpfe nach der Novemberrevolution durchgeführt wurden. Stefan Weber betont die Errungenschaften der Arbeiterbewegung in der mitteldeutschen Region, die schließlich eine Basis für selbstbewusstere Aktionen der Arbeiter gebracht habe. Mir scheint es, als ob Armut und Arbeitslosigkeit dennoch ein Faktor waren, zumindest als Erfahrungshintergrund der meisten Arbeiterinnen und Arbeiter auch in Sachsen-Anhalt. Dass in Sachen Streiks und Klassenkämpfe Mitteldeutschland dennoch innerhalb des Reiches hervorstach, das meint auch Norbert Maron. Er ist in der DDR aufgewachsen, wo er seit den 80er Jahren zum Zirkel schreibender Arbeiter gehörte. Als Romanautor und Biograf hat er sich ebenfalls mit der Geschichte der Weimarer Republik auseinandergesetzt. Also Mitteldeutschland war sozusagen das, also so eine Art revolutionäre Keimzelle. Also die Arbeiter waren dort aufmüpfig, die streikten monatelang, was natürlich den Besitzern stark missfiel, sodass sie auch erstmal zu dieser Polizeiaktion drängten. Ja. Also das war aber sozusagen nicht typisch für ganz Deutschland. Und also nur ein Zeichen dafür waren die Wahlen, die Reichstagswahlen 21 im Februar. Da wurden 30% der Stimmen für die KPD abgegeben und 10% ungefähr jetzt so. Und 10% für die SPD und das war im Reich umgekehrt. Um die Ursachen der mitteldeutschen Märzkämpfe verstehen zu können, ist es wichtig, sich die Aufgliederung der linken Parteien jener Zeit vor Augen zu führen. Auf der einen Seite die SPD, die alte Sozialdemokratie. Sie war es gewesen, die im Kaiserreich die Arbeiterbewegung vereinigt hatte und sich als legitimer Vertreter der Arbeiterinteressen sah. Im Ersten Weltkrieg hatte sie jedoch allen vorherigen Statements gegen den Krieg zum Trotz den Kriegskrediten zugestimmt. Viele Sozialdemokraten waren jedoch unzufrieden mit der kriegsbilligenden Haltung der Parteiführung und gründeten deshalb die USPD, die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Zu deren linken Flügel gehörte auch der Spartakusbund um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Aus der USPD löste sich dann wiederum ein revolutionärer Flügel heraus, der Ende 1918 die KPD gründete. Allerdings blieb auch die Kommunistische Partei Deutschlands nicht von Spaltungen verschont. Im Jahr 1920 gründeten einige Linksabweichler, die größtenteils vorher aus der KPD ausgeschlossen worden waren, die KAPD, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, die sozialrevolutionäre und parlamentarismuskritische Positionen vertrat. Kurz vor dem Märzaufstand hatte sich die KPD mit dem linken Flügel der USPD wiederum zur VKPD vereinigt, während der rechte Flügel der USPD größtenteils wieder in die SPD zurückwanderte. Während sich KPD und KAPD in der Opposition befanden, war die SPD im Jahr 1921 zwar nicht an der Regierung, stellte aber mit Friedrich Ebert den Reichspräsidenten und war in zahlreichen Landesparlamenten an Regierungskoalitionen beteiligt. Auf der einen Seite die SPD und auf der anderen Seite KPD und KAPD. Diese Konstellation innerhalb der Linken war für die Situation vor dem Märzaufstand von einiger Bedeutung. Die eine Ursache ist die, dass sie sich die Parteienlandschaft als ungefestigt vorstellen müssen. Die Vorgeschichte ist eigentlich eine Vorgeschichte, die sehr stark die KPD betrifft. Diese relativ kleine damalige kommunistische Partei wollte auf der einen Seite sich mit den unabhängigen Sozialdemokraten vereinigen. Das ist eben die Partei gewesen, die sich dann während des Krieges von der Mehrheitssozialdemokratie abspaltete. Diese Bündnisoption, wenn Sie so wollen, etwas nach rechts, warf aber eben das Problem auf, dass es viele Kritiker gab, die nach links radikal abwanderten. Und deswegen saß die KPD auf einmal in einer Situation, wo sie sich eben mit den unabhängigen Sozialdemokraten vereinigen wollte, auf der anderen Seite sich aber mit der Kommunistischen Arbeiterpartei, nun eine linksradikale Gruppierung, die durchaus Unterstützung fand, gerade in Mitteldeutschland, abspaltete. So, und in diesem Spagat bewegte sich jetzt die kommunistische Politik. Hinzu kamen dann noch Einflussversuche von der Komintern, also aus Moskau, auch sehr direkt, oder Petersburg. Und eigentlich versuchte sie eine Aktion nach vorne, um loszuschlagen, um zu zeigen, wir bewegen die Dinge, wir verändern was. Und in dieser Suchbewegung gab es allerdings auch Uneinigkeiten. Ein Teil sagte, das ist jetzt doch zu riskant, wir wollen keine putschistische Aktion machen. Ein anderer Teil drängte auf Aktionen, auch um die linksradikalen Tendenzen zufriedenzustellen. Und es kam eben dazu, dass durch eine Verkettung auch von manchmal etwas unglücklichen Ereignissen zu einem Punkt sich die Dinge in der KPD nach links bewegten und unterstützt wurden auch von den Emissären der Komintern. Das hieß, wir müssen was machen, wir müssen losschlagen. Was übrigens dann auch von Lenin gedeckt war. Das war sozusagen der Übergang zu einer offensiven Strategie. Auf der anderen Seite die Schutzpolizei und die preußische Regierung oder auch die Reichsregierung, die wussten natürlich, dass irgendwelche Ereignisse bevorstehen, dafür gab es Spitzel, dafür konnte man die kommunistischen Zeitungen einfach lesen. Und es gab auch schon vor diesem sogenannten Märzaufstand erhebliche Unruhe in der Region Halle. Es gab Plünderungen, es gab wilde Streiks, es gab zu Gewalttätigkeiten. So, und in der Situation schickte dann der Hörsing eben die Schutzpolizei. die man sich nicht so wie heute vorstellen darf, die war schwer bewaffnet mit Maschinenwehren, auch mit Haubitzen, in das Revier, das Mansfelder Revier. Und in der Situation entschied sich auf einmal die KPD-Führung, wir müssen jetzt losschlagen. Das heißt, der ursprünglich geplante Aufstand wurde wegen des Einsatzes der Polizei nur vorgezogen. Oder anders gesagt, hätte der Hörsing seine Polizisten nicht da reingeschickt, hätte es den Aufstand auch gegeben. Deswegen ist es falsch zu sagen, dass einige getan haben in der Geschichtswissenschaft und auch die DDR-Historiografie dann häufig vertreten hat. Der Auslöser des Aufstands waren sozusagen die Polizei. Aber genauso falsch ist es, glaube ich, zu sagen, die Polizei hatte nicht einen gewissen Anteil an der Radikalisierung und an der Form der Konflikte. Ja, da sieht man eben, dass diese Präventivstrategie der Polizei mit Maschinengewehren und schwer bewaffnet da reinzugehen, nun gerade diesen Konflikt anheizte und nicht irgendwie pazifizierte. Dass die KPD im Jahr 1921 auf eine Strategie der Offensive setzte, war innerhalb der Partei jedoch keineswegs unumstritten. Erst im Vorjahr hatte der Parteivorsitzende Paul Levy eine gemäßigte Strategie in der Partei durchgesetzt. Auf dessen Initiative waren die späteren KAPDler überhaupt erst ausgeschlossen worden. Nachdem sie Ende 1920 durch die Vereinigung mit dem linken Flügel der USPD zu einer doch starken Massenpartei geworden ist, ging es darum, wie man jetzt diese stärkere Position nutzen könnte. Und im Grunde genommen vertraten Levy und andere in der Parteiführung die Aufgabe, man müsse jetzt sozusagen mehr zum gemeinsamen Vorgehen der Arbeiterorganisation, Gewerkschaften kommen. Und Radikalismus allein bringt uns nicht weiter. Es wurde dann in einem offenen Brief an die anderen Parteien, Arbeiterparteien und die Gewerkschaften appelliert, gemeinsam zu beraten, was man tun kann zur Durchsetzung der Interessen der Arbeiter. Und die Partei erklärte, jede Bewegung, die auf Linderung der Not der Werktätigen abzielt, werde sie unterstützen. Im Februar, Anfang 1921, kamen dann natürlich andere Kräfte in der KPD ein bisschen in den Vordergrund, die Auffassung vertraten, jetzt sind wir stark genug, um eben auch alleine in Aktion zu treten. Und es entwickelte sich so eine, später zusammengefasst in einer sogenannten Offensivtheorie, man muss selbst angreifen. Und in diese innerparteiliche Diskussion scheint plötzlich der Aufruf von Oberpräsident Hörsing am 16. März, dass er sich entschlossen habe, um Ordnung und Ruhe herzustellen, Schutzpolizeihundertschaften in den Regierungsbezirk entsenden wird. Das begann mit einem Befehl, in dem sozusagen die Aktion Frühjahrsreise, die richtete sich gegen die Geißeltal und Kohlensache gegen Mansfeld. Und dann wurden sozusagen als erstes 300 Hundertschaften der Schutzpolizei nach Eisleben, zwei nach Hettstedt, dann nach Ammendorf, Mücheln, Laucha, Nebra geschickt. Bürgerkriegsmäßig ausgerüstet mit Maschinengewehren. Die Schutzpolizei, das war praktisch eine kasernierte Polizeieinheit. Und später kamen mehrere dazu. Also zum Schluss waren es 39 Hundertschaften, die schwer bewaffnet mit MG und auch zur Unterstützung eine Reichswehrkompanie mit Artilleriegeschützen eingesetzt wurde. Und diese sozusagen das plötzliche Erscheinen einer solchen massiven Schutzpolizeiaktion gab natürlich den radikalen Kräften Auftrieb und führte zuerst dazu, dass man sich sagte, also wenn die Schubo die Betriebe besetzt, werden wir den Generalstreik treten. Jetzt geht der Mehrheitssozialist Hörsing brutal wie ein Grobschmied dazu über, Mitteldeutschland mit Militär und Polizei zu überschwemmen. Als Mörder- und Räuberbande wird unsere revolutionäre Arbeiterschaft, werdet ihr selbst vor der ganzen Welt bloßgestellt. Trotzdem ihr täglich um kargen Lohn fronnt. Arbeiter, Arbeiterinnen, wollt ihr auf diese unerhörte Provokation noch weiter in Passivität verharren? Wollt ihr vom Oberpräsidenten widerspruchslos das Gleiche dulden, was die Entente durch die Sanktionen unseren Brüdern am Rhein auferlegt und worüber sich die ganze brüderliche Gesellschaft so nett entrüstet? Arbeiter, Arbeiterinnen, heraus aus der Untätigkeit, Wehrt euch gegen diese schamlose Unterdrückung. Zeigt, dass ihr freie Arbeiter seid und noch keine Zuchthausketten tragt. Nicht durch Demonstrationen könnt ihr diesen Kampf führen. Verweigert eure Arbeitskraft überall dort, wo man eure Arbeitsstätte durch Militär oder SIPO besetzt. Duldet nicht, dass eure friedliche Wohnstätte ein Aufmarschgelände der Konterrevolution wird. Arbeiter und Arbeiterinnen, eine schwere Entscheidung liegt vor euch. Zeigt euch würdig der historischen Stunde. Seid freie Männer, keine Sklaven. Auslöser, wenn auch nicht unbedingt die Ursache für den mitteldeutschen Märzaufstand, war also der Einsatz der Schutzpolizei im Mansfelder Land. Der sozialdemokratische Staatskommissar des Freistaats Preußen, Otto Hürsing, hatte den Befehl hierfür gegeben. Warum aber und mit welchem Ziel sollte die Schutzpolizei im Mansfeldischen gegen Arbeiter eingesetzt werden? Carsten Rudolph hatte bereits die stetigen Unruhen im Landkreis erwähnt. Hinzu kam, dass zahlreiche Industriebetriebe im mitteldeutschen Raum sich darüber beschwerten, dass Arbeiter im großen Maßstab immer wieder Werkzeuge und Material gestohlen hätten. Stefan Weber hat an den historischen Quellen überprüft, was an diesen Vorwürfen dran gewesen ist. Es gab natürlich nach dem Krieg allgemein eine Zunahme der unrechtmäßigen Handlungen, nicht? Also die Kriminalität ist durch die Kriegsjahre und die Nachkriegsjahre und die Probleme nicht gesunken, sondern gestiegen allgemein. Sie war im Bezirk nicht größer als anderswo. Und man hatte ja auch nachher, nach der Aktion, als die verantwortlichen Regierungsfunktionen im Oberpräsidium und in der preußischen Regierung bemüht waren, diese Begründungen oder diese Anklagen zu untermauern, wurde an die Betriebe geschrieben und sie sollten konkrete Materialien liefern. Sie haben sozusagen nichts wirklich sehr Konkretes nachher als Begründung für diese Vorwürfe an die Bevölkerung, waren das ja welche, sie konnten sie eigentlich nicht untermauern. Der Vorwurf war eigentlich auch in den Begründungen gesagt, es sei ein unruhiges Land, die Betriebe könnten gar nicht mehr richtig arbeiten, dauernd würden wieder Streiks und so weiter herrschen und das sollte wieder befriedet werden. Im Grunde genommen ging es darum, die revolutionäre Kräfte einem Aderlass zu unterziehen. Also der Regierungsbezirk Merseburg, Teil der Provinz Sachsen, war ja sozusagen die stärkste Bastion der KPD. Im Februar 1921 waren preußische Landtagswahlen und in diesem Bezirk erreichte die KPD 197.000 Stimmen, das waren fast 30%, die USPD 74.000 und die SPD 70.000. Und die Arbeiterparteien waren etwas stärker als die bürgerlichen Parteien. Nicht? Und diese starke Position der KPD, die sollte eigentlich einem Aderlass unterzogen werden. Der Einsatz der Schutzpolizei im Mansfelder Land und im Geiseltal war eine Provokation für die revolutionären Arbeiter der ganzen Region. Dass sie diesen Einsatz als gezielten Angriff verstanden, lag auch daran, dass der Befehl zum Schupo-Einsatz von Sozialdemokraten kam und liegt in der politischen Dynamik der Vorjahre begründet. Die SPD hatte erst die Kriegskredite bewilligt. Dann, als die Novemberrevolution den Ersten Weltkrieg beendet hatte und die SPD an die Regierung gekommen war, ließ sie den Spartakusaufstand von faschistischen Freikorps niederschlagen und richtete sich gegen Bestrebungen, die über eine bürgerlich-kapitalistische Republik hinausgingen. Diejenigen Kräfte, die sie mit den Freikorps zu Hilfe gerufen hatten, wurden dann zum Verhängnis für die Sozialdemokratie selbst. Es waren dieselben Kräfte, die sich 1920 im Kapp-Putsch gegen die sozialdemokratische Regierung gerichtet hatten. In dieser Situation hatten die Sozialdemokraten dann zum Generalstreik gegen den Kapp-Putsch aufgerufen. Als aus diesem Generalstreik wiederum revolutionäre Bestrebungen hervorgingen, waren es zum Teil dieselben Freikorps, die zuvor geputscht hatten, die nun wiederum im Auftrag der SPD losschlugen. So schien es beinahe im Jahreswechsel zu immer wieder ähnlichen Auseinandersetzungen zu kommen. Viele Arbeiter im Mansfelder Land waren noch im Besitz von Waffen, die sie sich zur Abwehr des Kapp-Putsches besorgt hatten. Waffenlager, die nun auch mit der Schupo-Aktion ausgehoben werden sollten. Bewaffnung und Streik schienen für die SPD nur genehm, wenn sie ihre eigene Macht stützten. Nicht aber, wenn die Arbeiter damit ihre eigenen Angelegenheiten ausfechten wollten. So empfanden es zumindest die radikalen Teile der Arbeiterbewegung im mitteldeutschen Raum. Empörung machte sich aber auch deshalb unter den kommunistischen Arbeitern breit, weil sich schon damals gerüchteweise herumgesprochen hatte, dass der Schupo-Einsatz der in der Region ansässigen Industrie, gelinde gesagt, durchaus zugute kam. Also erstmal während des Krieges ist das Leunaberg gebaut worden, weil es das kriegswichtige Ammoniak herstellte. Das war sozusagen einer und das war dann zu der Zeit ungefähr der größte Betrieb in Deutschland mit 22.000 Beschäftigten. Es kamen zwei wichtige Betriebe für diese Region noch hinzu. Das waren die schon erwähnten Aribeckschen Montanwerke. Da hatte sich als Hauptaktionär Hugo Stinnes, also das war der beherrschende Industrielle dieser Anfang der 20er Jahre, eingekauft, war dann auch schon Vorsitzender im Aufsichtsrat und den beunruhigten natürlich also monatelange Streiks sehr. Das kannte er auch aus Mülheim an der Ruhr nicht in dem Maße. Und während der mitteldeutschen Kämpfe bekam er auch ständig Lageberichte. Also erst in Form als es losging, in Form von Telegrammen und dann in Form von richtigen Reports. Und da setzte das ein, was ich schon angedeutet habe. Also sowohl auf der regionalen Ebene, also beim Oberpräsidium in Magdeburg, was für diese Provinz zuständig war, unter Otto Hörsing, SPD, als auch bei der Reichsregierung unter Severing, Innenminister, SPD und Reichspräsident Ebert, dort intervenierten die ganz massiv. Also über Reichstagsabgeordnete, über ihre Parteien und so weiter. In Klammern noch, das Leunerwerk gehörte zu BASF, also die auch solche sozusagen aus ihrem friedlichen Ludwigshafen solche Aktionen in dem Maße nicht kannten und also meinten, jetzt muss unbedingt so eine Polizeiaktion erfolgen, weil das kann nicht so weitergehen, denn wenn das Funken schlägt, dass da dauernd die Arbeiter auch mitgekriegt werden, dann das wollten sie nicht. Und da haben sie sozusagen SPD im engsten Zusammenwirken mit Industriellen haben also diese Polizeiaktion organisiert. Und haben dann auch Reichswehr dazu geholt. Dann haben sie gesehen, es muss schon ein bisschen Artillerie dazugeholt werden, aber ein bisschen, was heißt, das Leunerwerk ist ja dann mit Artillerie zusammengeschossen worden. Ja, die Arbeiter in dem Betrieb hatten das Nachsehen. Der mitteldeutsche Raum als sozialer Unruheherd mit einem starken revolutionären Flügel der Arbeiterbewegung, der Offensivkurs der KPD, die politischen Spannungen innerhalb der Weimarer Republik und schließlich der Einsatz der Schutzpolizei. Das waren die Faktoren, die dazu führten, dass schließlich am 16. März 1921 die KPD zum Generalstreik aufrief. Die SIPO ist in Mitteldeutschland und in Hamburg zur Niedermetzelung der Arbeiter von den gegenrevolutionären Offizieren missbraucht worden. Das dürft ihr nicht ruhig hinnehmen. Arbeiter, Besitzlose, heute seid ihr nichts. Heute lebt ihr ein Jammerdasein. Der profitgierigen Ausbeutersippe ist euer Elend noch nicht groß genug. In neuen Verhandlungen mit der Entente soll eure Auslieferung an das Entente-Kapital abgeschlossen werden. Von diesem verbrecherischen Vorhaben sollt ihr durch die in Szene gesetzte Kommunistenhetze abgelenkt werden. Lasst euch nicht erneut betrügen. Es gibt ein Mittel, das steigende Elend abzuwehren. Das ist der einheitliche Kampf aller Proletarier gegen diese neuen räuberischen und verbrecherischen Gewaltmaßnahmen. Erhebt euch mit uns gemeinsam zur Abwehr dieser Schurkenstreiche. Denkt daran, dass ihr im Vorjahr in 5 Tagen mit Generalstreik und bewaffnetem Aufstande die Weißgardisten und Baltikumsstrolche besiegt habt. Kämpft mit uns wie im Vorjahr Schulter an Schulter die Gegenrevolution nieder. Tretet überall in den Generalstreik. Brecht mit Gewalt die Gewalt der Konterrevolution. Lasst euch nicht erneut um die Früchte des Sieges prellen, indem ihr auf die falschen Führer hört, die euch im Kapp-Putsch nach dem Siege über die Kapp-Rebellen verrieten und heute bereits vor dem Kampf euch verraten. Erhebt euch überall! Mit den Streikaktionen im mitteldeutschen Raum, die der Schupo-Aktion Ende März 1921 folgten, trat nun eine neue Situation in der Konstellation zwischen den kommunistischen Arbeiterparteien ein. Obwohl sich zuvor die KPD und die linksradikale KAPD gespalten hatten, schloss sich nun die KAPD dem Streikaufruf der KPD an. Und nicht nur das. In zahlreichen Streikkomitees arbeiteten nun Arbeiter der KPD und der KAPD zusammen. Die KAPD, die zuvor von der KPD als linkssektiererisch abgetan worden war, spielte nun eine entscheidende Rolle in der Streikdynamik. Naja, die waren natürlich sehr stark und waren insofern ein treibender Faktor, weil sie die KPD-Zentrale zwangen, Entscheidungen zu treffen. Und das war natürlich für die KPD ein Spagat, den sie im Grunde genommen nicht aushält. Wenn Sie beispielsweise jetzt mal nach Sachsen gucken, zu dem Zeitpunkt, in dem sozusagen da die Dinge in Bewegung geraten, dann sehen Sie da eine sächsische kommunistische Partei, die eine SPD-Minderheitsregierung stützt, toleriert. Und die der eine loyale Opposition, so nannten die das, verspricht. Man könnte auch sagen, konstruktive Unterstützung, die aber eben Grenzen hatte. Das heißt, auf der einen Seite guckte die KPD hin zum Konzept der Arbeiterregierung, also zu einer Art Arbeiterregierung, die eben die SPD, die linke SPD wenigstens mit einschloss und war faktisch natürlich an der Regierung gewissermaßen mitbeteiligt. Das war in Sachsen. In Sachsen kam es deshalb auch so gut wie zu keinen Aufständen. Wenn Sie aber jetzt in die preußische Provinz gucken, also da, wo die KPD jetzt eben nicht dieses Konzept der Arbeiterregierung durch eine Unterstützung der USPD und SPD-Minderheitsregierung verfolgte, da trat sie auf einem ganz anderen Bein. Da war sie viel stärker herausgefordert von einer KAPD, die ja teilweise auch die KPD überflügelte an Aktivität, auch teilweise an Mitgliedschaft. Und diese KAPD, die verlangte natürlich jetzt eine Aktion und die wollte sich jetzt nicht aufhalten mit der Unterstützung von Sozialdemokraten. Und die zog natürlich die KPD mit und deswegen finden sie natürlich in den Betrieben, da wo es dann zu Streiks kommt oder auch zu Gewalttätigkeiten, häufig Beschäftigte oder Arbeiter Seite an Seite. Die fragen dann nicht, bist du jetzt in der KAPD oder bist du in der KPD, sondern die empfinden das jetzt eben als Gebot der Stunde, damit zu kämpfen. Es lohnt sich, in der Rekonstruktion der Ereignisse der mitteldeutschen Märzaktion kurz innezuhalten und sich zu fragen, wer das eigentlich gewesen ist, die KAPD. Eines von unzähligen Spaltprodukten innerhalb des linkssektiererischen Milieus, könnte man meinen. Unbedeutend und unbekannt, könnte man denken. Aber die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands gehörte gerade in ihrer inhaltlichen Ausrichtung zu einer der interessantesten Gruppierungen, die an den mitteldeutschen Märzkämpfen beteiligt waren. Die KAPD, linksradikal wurde sie genannt, später antiautoritär oder rätekommunistisch. Was die Rätekommunisten dachten, davon weiß Sepp Pronsky zu berichten, der außerakademisch zur Geschichte der Arbeiterbewegung forscht. Die Rätekommunisten, die sich damals noch nicht Rätekommunisten nannten, sondern nur Kommunisten, weil zu der Zeit zumindest öffentlich kein Kommunist davon ausgegangen ist, dass ein Kommunismus ohne Räte funktionieren könnte, sind davon ausgegangen, dass aufbauend aus den Erfahrungen, die die russische Arbeiterklasse gesammelt hat, die das russische Proletariat 1905 in der Revolution gesammelt hat und 1917 in der Revolution gesammelt hat, aber auch in Deutschland mit den Erfahrungen der Novemberrevolution, dass man ausgehend von den Kämpfen in den Betrieben, wo man ja eh schon Streikkomitees und so etwas wie Streikräte gebildet hat, dass man diese Rätesache einfach radikalisieren könnte, dass man sie weitertragen könnte und dass man zu einem föderativen Aufbau einer Gesellschaft gelangen könnte, in dem diejenigen, die eine Sache angeht, über die Sache diskutieren und dann über die Sache entscheiden. In der rätekommunistischen Polemik der Zeit macht sich das dann immer fest an der Kritik der Sowjetunion, wo nicht die Diktatur des Proletariats herrschen würde, sondern eine Diktatur der Partei über das Proletariat. Aber man ist davon ausgegangen, zumindest in Westeuropa und Nordamerika, könnten auch ohne die Herrschaft der Partei die Arbeiter selbst die Herrschaft ausüben. Die Rätekommunisten der KAPD kritisierten ihre Vorgängerpartei, die KPD, unter anderem dafür, dass sie sich ihre Linie immer mehr von der Komintern und damit von Moskau vorgeben ließ. Nicht, dass die KAPD gegen einen internationalen Zusammenschluss als solchen gewesen wäre. Sie hatte selbst einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Kommunistischen Internationale gestellt.

und also dann sozusagen so ein richtiges Reichstribunal machen wollte, um den Hölz zu verurteilen. Das Problem war, man konnte ihm eigentlich in dem Sinne nichts nachweisen, was zur Todesstrafe gereicht hat, was man aber unbedingt wollte. Und deswegen hat man die Ermordung eines Gutsbesitzers Hess, die Tatsache in Reutschken, was jetzt eingemeindet ist in Landsberg, also im anhaltischen Landsberg, die Ermordung, die tatsächlich stattgefunden hat, die wollte man Hölz anhängen. Und das Gericht hat sich dann auch darauf eingelassen und hat ihn zu lebenslänglichem Zuchthaus, also weil der Zweifel nicht ganz ausgeräumt war, verurteilt. Also 1921. Für Max Hölz gab es später eine große Solidaritätskampagne, an der sich unter anderem Bertolt Brecht, die Gebrüder Mann, Egon Erwin Kiesch und Albert Einstein beteiligten. Diese Kampagne führte dann tatsächlich 1928 zur Freilassung von Hölz, dessen Weg dann in die Sowjetunion führte, mit deren Führung er schließlich auch in Konflikt geriet und dann im Jahr 1933 unter mysteriösen Umständen bei Gorki in der Wolga ertrank. Das Leben von Max Hölz wäre eine eigene ausführliche Betrachtung wert. Aber obwohl die Aktionen von Max Hölz in den Märzkämpfen eine katalysatorische Wirkung hatten, sie waren längst nicht der einzige Faktor. Auslöser und Verlauf des Streiks waren schließlich auch davon geprägt, dass sich KPD und KAPD weder in der Strategie noch in der Zielstellung einig waren. Auch da gab es sozusagen, wenn man mal genauer guckt, unterschiedliche Konzepte. Also woran man sich traf, war sozusagen dass man sich jetzt erstmal empörte gegen die sozialen Ungerechtigkeiten, gegen die Ergebnisse des Kapp-Putsches. Das lag in der Luft. Und die Parole, die dann ausgegeben wurde, war erstmal die eines Generalstreiks. Und dieser Generalstreik war regional sehr begrenzt, teilweise lokal. Und man hoffte eben von diesem Generalstreik ausgehend ein gewisses politisches Fanal auch an andere Regionen in Deutschland abzugeben, um dann zu einer großen Streikbewegung zu kommen. Ja, und die Ziele sind schon wieder unterschiedlich. Also die Ziele auf der KPD-Seite liegen eher darin, die Reichsregierung unter Fehrenbach zu stürzen, notfalls auch einen Rechtsruck in Kauf zu nehmen, aber da aus den Regionen eben so Arbeiterregierungen aufzubauen, ähnlich wie in Sachsen. Bei der KPD sind die Ziele auch nicht so ganz klar auszumachen. Also die versprechen sich durch diese Aktion eine Revolutionierung der Arbeiterschaft, die sozusagen in diesen Streiks und in diesen Kämpfen lernt, selbstständig zu agieren. Und erhofft sich natürlich auch, dass diese Streik- und Kampfbewegung auf andere Teile Deutschlands überspringt. Wobei sie natürlich auch in Kauf nimmt, dass sozusagen dass das Ganze nach rechts wegrutscht. Aber da hat man eben nochmal einen Grund und der Feind ist noch klarer, wenn der Fehrenbach beispielsweise durch noch ein weiter rechtsstehendes Kabinett abgelöst wird. Und dahinter steckt dann eben der Glaube, man könnte durch doch so eine Art permanenten Kampf und permanente Offensivstrategie Schritt für Schritt die Verhältnisse verändern. Und am Strich, muss man natürlich sagen, waren die Märzkämpfe sowohl für die KPD als auch für die KWD ein völliger Fehlschlag. Als dann bewaffnete Kämpfe zog auch die Reichswehr dann nach Richtung Leuna. In Leuna waren die Leuna-Arbeiter in den Generalstreik. Das heißt, die Masse der Arbeiter fuhr in ihre Heimatorte und im Betrieb blieb nur ein kleinerer Teil, die Notstandsarbeiten aufrechterhielten. Das war für sie wichtig, weil damit man glaubte, verhindern zu können, dass man die Leute alle entlässt und dann die Sieb neu einstellt. In Leuna hatten sich selbst ein Teil Leute, die ähnlich wie Max Hölz dachten, sich bewaffnet und auf eine angebliche Verteidigung vorbereitet, sind aber dann noch am 28. aus dem Betrieb verschwunden. Und am 29. wurde dann von der Schupo mit Reichswehrunterstützung Leuna angegriffen, beschossen und dann besetzt. Im Grunde genommen war Leuna und der 29. eigentlich schon der Tag, wo klar war, eine schwere Niederlage kommt. Das Mansfelder-Gebiet war besetzt, Geiseltal war besetzt, Leuna hatten sie jetzt besetzt und es zogen noch eben eine Reihe Bewaffnete von unter Max Hölz weiter. Aber die KPD, die hat dann den Generalstreik abgerufen. Das war schon zu spät, da war sowieso schon die Niederlage klar. Ach so, man muss noch vorher sagen, die Zentrale hat am 24. März zum Generalstreik in Deutschland aufgerufen. Und am gleichen Tag hat der Reichspräsident Ebert über die Provinz Sachsen und über Hamburg den Ausnahmezustand verhängt, weil es dort auch am 23. zu bewaffneten Zusammenstößen gekommen ist mit etlichen Toten. Die mitteldeutsche Märzaktion von 1921 ist grandios gescheitert. Sowohl die unabhängigen bewaffneten Aktionen von Max Hölz schlugen fehl, wie auch die Betriebsbesetzungen von SIPO und Reichswehr zerschlagen werden konnten. Es war ein Scheitern auf voller Linie fragt sich, woran die Märzkämpfe gescheitert sind. Das eine ist, wie gesagt, dass es eben gar nicht so sehr um die soziale Lage für die Führungsgruppen der kommunistischen Parteien ging, sondern dahinter parteiinterne Konflikte standen, Konflikte zwischen KPD und KAPD. Wobei die Komintern und auch Lenin eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben, denn die ursprüngliche KPD-Zentrale hat immer betont, es muss ein klarer Strich gezogen werden zwischen, ich sage das mal in meinen Worten, soliden kommunistischen Parteien, die eine realistische Politik betreiben. Und dazu zählte beispielsweise Paul Lévy eben seine KPD und denjenigen Teilen in der KPD und vor allen Dingen der KAPD, die eben nicht zu einer realistischen Politik neigten. Und die Komintern spielte sozusagen mit beiden. Das soll heißen, in der Komintern selber gab es die KPD, aber die Bolschewiki sagten, anders als Lévy das wollte, wir werfen jetzt die KAPD nicht raus, die soll auch einen gewissen Status bekommen in unserer kommunistischen Internationale. Und da haben sie eben das Problem, dass sie auf einmal in der kommunistischen Internationale zwei nationale kommunistische Parteien haben, die sich aber in dem nationalen Land in Deutschland bekämpfen, befehden und sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchen. So, und das treibt sozusagen diesen Konflikt, und da ist eine Ursache auch für das Scheitern der ganzen Aktion, weil die handelnden Personen, die Führungskräfte, die Streikaufrufe machten, die Zeitungen schrieben, die Waffen austeilten, weil es denen eben nicht nur allein um die Sache ging, sondern auch um handfeste, hochproblematische, innerparteiliche und zwischenparteiliche Streitereien. Da würde ich den ersten Grund sehen. Der zweite ist, es gab eine Fehleinschätzung, wer eigentlich den Streikaufrufen folgt. Und wir sehen überall da, wo er folgt, wird er befolgt von eher radikalisierten Arbeitern. Aber letztlich geht die breite Masse der freigewerkschaftlich organisierten, also der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, das nicht mit. Und das liegt natürlich auch an der kommunistischen Politik, die schon vorher und dann erst nachher recht zum Kampf in den freien Gewerkschaften gegen alle, die da mitmachen und nicht Kommunisten sind, aufgerufen hat. Das heißt, es scheitert zunächst erstmal am Proletariat selber, wenn Sie so wollen, an der Mehrheit des Proletariats, es scheitert an den Gewerkschaften, es scheitert dann an den Arbeitern, die sich der USPD, der rechten USPD und der MSPD zuordnen. Es scheitert dann auch daran, dass sich die Versuche, etwa Erwerbslose zu mobilisieren, doch als nicht ein wirklich gangbares Mittel der Revolutionierung der Verhältnisse darstellen. Es bleibt isoliert auf wenige Betriebe. Leunawerk ist ja sozusagen eigentlich, es sticht hervor, weil es sozusagen schon fast solitär ist. Es bleibt isoliert, räumlich isoliert. Der Funke springt überhaupt nicht über. Und dann sehen Sie ja selbst die Akteure, wie die sich verhalten. Also es ist ja jetzt nicht nur ein Urteil der Geschichtswissenschaft, was ich jetzt hier fällen würde, dass das gescheitert ist, sondern Sie sehen, wie dann auch bestimmte Akteure, die erst beim Aufstand mitgemischt haben, auf einmal hinterher schreiben, naja, das war irgendwie doch übereilt angelegt, das hätte man so nicht machen können. Das heißt, die übernehmen dann nicht die Verantwortung, sondern reden sich raus. Das ist bei Karl Radek so, das macht dann auch die kommunistische Internationale. Und überbleibt dann, dass man sagt, naja, die Arbeiter wollten die Aktion, die kommunistischen Führungen haben die unterstützt, weil man sie nicht gegen die Massen stellen soll, so getreu dem Lenin. Es ist besser, sich zu irren, als gegen die Massen sich zu stellen. Und dann wird die Schuld natürlich auf die Sicherheits- und Ordnungskräfte geschoben, die auch natürlich einen Anteil an Schuld haben, das ist gar nicht wegzuschieben. Aber wie gesagt, die waren nun nicht der Auslöser. Sonst hätte man ja auch fragen müssen, warum es nicht in anderen Regionen Deutschlands zu solchen Aufständen gekommen ist. Da gab es ja auch polizeiliche und staatliche Repression. Ich glaube, die Einflüsse, die von Moskau Emissären dann im März, im Februar, März kamen, haben manches verstärkt, aber die wirkliche Verantwortung dafür, dass man plötzlich so einen Kurs einschlug, der nur scheitern konnte, der ist auf den eigenen Mist der KPD-Führung gewachsen und hat auch dazu geführt, dass es eben in der Partei dann selbst schwere Auseinandersetzungen kam, die, wie gesagt, schon im Februar zum Rücktritt der besonnensten Kräfte geführt hat und auch dazu führt, dass die ersten Diskussionen nach der Niederlage eigentlich alles andere als selbstkritische Züge hatte, sondern vor allen Dingen darauf gerichtet war, sich zu rechtfertigen, dass das, was man gemacht habe, richtig wäre und die Schuld für die Niederlage eigentlich denen zugeschoben werden sollte, die nicht entschlossen genug mitgemacht hätten. Der Aufruf zum Generalstreik ist nicht auf reichsweite Resonanz gestoßen. Allein in Hamburg kam es zu größeren Solidaritätsaktionen, die jedoch ebenfalls niedergeschlagen wurden. Nach dem Scheitern der mitteldeutschen Märzaktion schoben sich KPD und KAPD jeweils gegenseitig die Schuld zu, mit Vorwürfen, die sie jeweils auf sich selbst hätten anwenden können. Natürlich gab es auch innerhalb der beiden kommunistischen Parteien einzelne Stimmen, die sich nachträglich Fehler eingestanden. Zu ihnen gehört etwa Franz Jung von der KAPD, der vom Berliner Aktionsausschuss ins Mannfeldische geschickt worden war. Obwohl Franz Jung mit Leidenschaft an diesem Aufstand teilgenommen hat, wie er in seinem abenteuerlichen Leben an einigen Aufständen teilgenommen hat, in seiner Autobiografie beschreibt er die Vorgänge der Märzaktion mit einem geradezu beängstigenden Zynismus. Im Hinterzimmer einer Kneipe in der Umgebung des Schlesischen Bahnhofs in Berlin hatte ich den Auftrag erhalten, nach dem Mansfeldchen zu fahren, um dort Versammlungen abzuhalten und die Arbeiter der Kupfergruben zum Streik aufzufordern, genauer gesagt, in Streik zu bringen. Anwesend waren die sogenannten Spitzenfunktionäre der KPD, der USPD sowie der Splittergruppe der Kommunistischen Arbeiterpartei. Die Kommunistische Arbeiterpartei wurde von den hier vertretenen Parteien und auch der SPD nicht mehr sehr ernst genommen. In Fällen einer um sich greifenden politischen Flaute aber, wie damals um die Osterzeit 1921, da wurde sie von den noch eine Aggressivität vortäuschenden Arbeiterparteien gern benutzt und vorgeschoben. Ich fuhr also mit dem Auftrag der drei Organisationen, einen Streik im Mansfeldchen zu entfesseln, zu einem Generalstreik auszuweiten, der über ganz Deutschland dann hätte ausgedehnt werden sollen, Signal für einen Generalangriff auf die Regierung, das war die Parole. Ich hatte die verschiedenen Verbindungen bekommen, eine Liste von Vertrauensleuten, die ich aufzusuchen hätte, in Halle, in Hettstedt und Kloster Mansfeld. Spezialisten sollten zu mir stoßen, die die weitere Aktion übernehmen würden. Mein Auftrag war, unmittelbar nach dem Anlaufen der Aktion nach Berlin zurückzukehren. Die Leute, mit denen ich in diesen Hinterzimmern zu tun hatte, waren mit wenigen Ausnahmen Arbeiter aus Berliner Betrieben, in die Aktionsausschüsse der Parteien delegierte Biedermänner, wie sie in den Spar- und Sportvereinen zu finden sind. Es mögen auch einige Berufspolitiker darunter gewesen sein oder wenigstens solche, von denen man annehmen konnte, dass sie es werden wollten, dann einige ältere Parteifunktionäre, schon aus der Zeit vor dem Kriege, Typ Kassenbeamter. Ich glaube kaum, dass auch nur einer sich eine Vorstellung davon gemacht hat, wie die Sache weitergehen würde, was dann zu geschehen haben würde, was den Berliner Arbeitern zu sagen, die bereits vor den Wochen nach Ostern zu Massenversammlungen aufgerufen waren, etwas Konstruktives über die bereits abgedroschenen Schlagworte hinaus. Für mich schien die Sache verhältnismäßig einfach. Ich hatte nur zu sagen, streikt. Streikt! Dann streiken alle in Deutschland. Und Schluss. Überredungskünste waren dazu nicht vonnöten. Machtmittel standen mir sowieso nicht zur Verfügung. Wird der Streik irgendeine Stelle in Deutschland erschüttern? Mit welcher Gegenwehr werden wir zu rechnen haben? Jemand sollte sich darüber Gedanken gemacht haben, wenn schon nicht in Deutschland, so vielleicht draußen, vielleicht in Moskau. Wahrscheinlich in Moskau. Aber wir wussten es nicht. Und niemand hat danach gefragt. Es ist natürlich leicht, heute nachträglich die Atmosphäre zu analysieren. Wichtiger wäre es für den damaligen Augenblick, eine Antwort auf die Frage zu erhalten und herauszufinden, ob eine Erklärung überhaupt versucht worden ist. Ich bezweifle es. Die Leute vom Aktionsausschuss saßen herum, mit ernsten, gewichtigen Mienen, boten sich gegenseitig Zigaretten an und bezahlten ihr Bier, befriedigt, als hätten sie soeben beschlossen, die Mitgliederbeiträge zu erhöhen. Vielleicht war genau dies das Problem der mitteldeutschen Märzkämpfe. Dass es eine Aktion war, die von Parteistrategen von oben beschlossen worden ist. Im Grunde handelten sie entgegen der Einsicht von Rosa Luxemburg, auf die sie sich alle doch bezogen haben. In ihren Reflexionen zu den beiden russischen Revolutionen von 1905 und 1917 hatte sie geschrieben, dass der Zeitpunkt des Generalstreiks nicht von oben festgelegt werden kann, sondern dass er aus den eigenständigen Kämpfen der Klasse selbst erwachsen muss. Der DDR-Historiker Stefan Weber und der Sozialdemokratie nahestehende Historiker Carsten Rudolph haben auf je verschiedene Weise in ihren Beschreibungen der Märzkämpfe eine Sympathie für die gemäßigten Kräfte der Arbeiterbewegung erkennen lassen. Stefan Weber für den gemäßigten Kurs der KPD unter Paul Levy und für Carsten Weber das Modell der Arbeiterregierung mit Beteiligung von SPD und KPD. Aber es ist die Frage, ob diese Positionen fraglos zu befürworten sind, die doch ihrerseits aufgrund anderer Faktoren gescheitert waren oder noch scheitern sollten. Im Frühjahr 1921 stand die Sowjetunion noch unter dem Eindruck des Bürgerkriegs, bevor dort die neue ökonomische Politik eingeführt wurde. Die Oktoberrevolution hatte ein revolutionäres Fanal gegeben und war als solches doch abhängig von der Revolution im Westen, auf die sie wartete. Ist es unter diesen Eindrücken nicht verständlich und folgerichtig, dass die Kommunisten im Westen auf eine Revolution drängten und nicht warten konnten? Und ist das letztliche Ausbleiben dieser Revolution nicht auch einer von mehreren Faktoren, der letztlich zur Stalinisierung der Sowjetunion führte? Wie auch immer, die Niederlage im Märzkampf war auch in Deutschland noch nicht das endgültige Scheitern. Also erstmal sehen Sie ja, dass es da noch relativ viel Bewegung gab in den kommunistischen Parteien. Das waren ja noch keine stalinistischen Parteien. Das heißt, die Dinge hätten sich ja auch noch anders verändern können. Das tun sie ja auch. Die KPD rückt dann erstmal ab von so einer Putschtaktik. Und dieses Phänomen der KPD, was da so einen ungeheuren Aufschwung nimmt, verflüchtigt sich ja auch geradezu wieder. Es gibt dann ja in den Jahren danach keine wirklich starke syndikalistische oder anarchistische Arbeiterbewegung mehr. Die ist ja eh untypisch für Deutschland gewesen. Ich würde sagen, dass es dann nochmal im Herbst 1923, also nach den Märzkämpfen, zu so einer Entscheidungssituation kommt. Und da würde ich erst, nach 1923 würde ich erst die Zäsur setzen. Also da, wo Sie sehen, dass dann auf einmal in Thüringen und dann auch in Sachsen, aber auch in Braunschweig und anderen Ländern, es zu sozialdemokratisch-kommunistischen Regierungen kommt. Und da stellt sich dann nochmal die Entscheidungsfrage, ein bisschen ähnlich wie im März 1921, wie sich eigentlich die KPD verhält. Und sie muss sich entscheiden, ob sie sozusagen den Weg einer demokratisch-kommunistischen Partei nimmt, die von putschistischen Abenteuern abrückt, oder ob sie dann eben doch geht auf den Weg zur illoyalen Opposition gegenüber der Demokratie, wo sie dann auch auf Gewalt und auf Revolutionen setzt. Und da sehen Sie die KPD wieder, also zwei Jahre später in dieser Entscheidungssituation, wo sie am liebsten beides gleichzeitig machen möchte, aber auch da muss sie sich dann entscheiden. Und sie entscheidet sich dann eben doch verhängnisvollerweise für den Weg in die Revolutionierung der Verhältnisse. Und das ist aber dann eine Revolutionierung der Verhältnisse, die von oben befohlen wird. Und wir sehen dann schon 23, die Entscheidungen fallen jetzt wirklich restlos, nicht mehr in Deutschland, sondern die KPD-Zentrale um Brandtler wird dann auch rausgeschmissen, aber wird letztlich angeleitet und geführt von der kommunistischen Internationale. Ich habe vielleicht noch eine Bemerkung. Die Märzaktion, lokale Aktion, hatte natürlich große Auswirkungen auf Deutschland. Nicht nur, dass da offiziell 150 Tote auf Arbeiterseite waren, bald 40 auf Polizeiseite. Es wurden 6.000 Arbeiter verhaftet, 4.500 vor außerordentliche Gerichte gestellt und viele Strafen verhängt. Und es gab dann um diese außerordentliche Gerichte, um diesen, man nannte es weißen Terror, auch wieder die Möglichkeit für die KPD, sich hier zu engagieren. Man organisiert eine proletarische Hilfsorganisation, die Rote Hilfe, eine juristische Zentralstelle und erreichte das nicht nur die KPD, sondern auch durch die Unterstützung anderer Arbeiterorganisationen, dass die meisten der Verhafteten bald wieder freigekämpft wurden. In seinen Thesen zum Begriff der Geschichte beschreibt Walter Benjamin das Bild vom Engel der Geschichte. Der Engel der Geschichte hat sein Gesicht der Vergangenheit zugewandt, wo er eine Aneinanderreihung von Trümmerhaufen erblickt. Er möchte die Trümmer am liebsten wieder zusammenfügen und die Toten zum Leben erwecken. Es sind die Trümmer einer vermeintlichen Fortschrittsgeschichte, die Trümmer einer Geschichte der Niederlagen, des Siegs der Konterrevolution. Diese Trümmer sind aber nicht nur von der Konterrevolution erzeugt, so müsste man Benjamin ergänzen. Diese Trümmer zeugen auch von den Fehlern und Dummheiten der Revolutionäre selbst. Die Geschichte der mitteldeutschen Märzkämpfe erzählt von solchen Fehlern. Es fällt schwer, diese Fehler einzugestehen, wenn man den damaligen Revolutionären die Sympathie nicht ganz verweigern will. Diese Fehler sind letztlich nur durch eine Aktualisierung der Revolution zu korrigieren. Dadurch, dass man diese Fehler nicht wiederholt. Heute sind wir, ob der Übermacht der Verhältnisse, allerdings weit davon entfernt, überhaupt in die Lage zu kommen, einen Fehler zu machen oder ihn zu vermeiden. Dass wir aber wieder dorthin kommen, etwas richtig machen zu können, sollte man aber auch nicht ausschließen. Dazu ist es erforderlich, den von der Vergangenheit gefärbten Blick wieder auch auf die Gegenwart zu richten.